on the decks. Simon Le Bon und Lee Stevens. Love Shack Records, Wien. We'll be right back. Der DJs und Clubs. On the Decks. Simon Le Bon und Lee Stevens. Love Shack Records Wien. So, und da haben wir jetzt ein ganz exklusives oder neues Stück, das ist erschienen jetzt im September eben im Prinzip, oder? Genau, das ist letzte Woche am Freitag, am 25. September rausgekommen. Ist von das Complex, heißt Silk im Rotziv Remix. Mhm. Sag, wie viele Releases habt ihr denn eigentlich schon so circa? Wir sind jetzt bei Katalog Nummer 31. 31, na sehr gut, sehr gut. Und, aber ihr habt eben, habt ihr da so ein Regelwerk? Nein, oder? Das ist irgendwie eine spezielle Anzahl? Nein, ihr macht euch da keinen Stress, oder? Es ist einfach, was ihr findet, was passiert, macht also ihr. Wir haben uns nicht vorgenommen, wir müssen 4 Releases im Jahr machen, sondern manchmal sind es ein bisschen mehr, dann sind es wieder, zeitlang ist es ein bisschen weniger, also... Wir haben uns da jetzt keinen eigenen sozusagen Druck auferlegt, dass wir so und so viel rausbringen müssen. Wir machen das, was irgendwie daherkommt oder was gerade passt und ja. Sehr gut. Und ist jetzt vielleicht ein Corona-Bonus der, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um so im Internet zu stöbern oder eben Talente aufzufinden? Oder? Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen im letzten halben Jahr, dass da irgendwie sich was geändert hätte. Okay, also nicht so, dass... Also Talente gibt es so oder so immer oder halt nicht. Ja, das ist richtig. Da hast du wohl recht. Ja, Simon, schön, dass du da bist. Danke, du wirst uns auch die Tracklist dann noch natürlich hinterlassen. Ja, klar. Und ja, dann hast du jetzt ja noch 10 Minuten knapp, also ein bisschen mehr als 10 Minuten. Passt, ich beeil mich. Prima, ja voll. Ja, danke Simon fürs Hiersein, fürs Mischen für uns und auch dann Tracklist da lassen. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Und alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ich sag's euch, es ist ein Wahnsinn. Es sind jetzt schon einige Sets auch online von heute. Ich fand übrigens auch zum Beispiel DJ Fu von den Wax Wreckers am Nachmittag auch extrem super. Ja, ihr findet all diese Mixes zum Nachhören 7 Tage über unsere Website FM4 ORF.at. Und es gibt auch das hier. Der Videostream auf FM4 ORF.at. So schaut's aus nämlich, da kann man wirklich sagen, so schaut's aus. Das war's für mich heute, es hat mich sehr gefreut, euch begleiten zu dürfen. Ich wünsche noch viel Vergnügen, DJ Jojo ist schon hier am Start, er wird jetzt gleich hier das Mikrofon übernehmen und euch weiter begleiten. Bleibt also dran, es lohnt sich und ja, wunderbare Sache, FM4 Unlimited, Tag der DJs und Clubs. Danke Jojo, jetzt von Jojo zu Jojo.